Herr, bleib bei mir, der Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein. Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? Hilft ihm, der hilflos ist, Herr, bleib bei mir. Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht, die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht, umringt vom Fall und Wandel. Zu jeder Stund dein nahe Sein, denn des Versuchers Macht brichst du allein. Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verliere? In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir. Geführt von deiner Hand fürcht ich kein Leid, kein Unglück, keine Trübsal, Bitterkeit. Was ist der Tod? Bist du mir Schild und Zier? Den Stachel nimmst du ihm, Herr, bleib bei mir. Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht. Im Todesdunkel bleibe du mein Licht. Es tagt die Schatten, flieh, ich geh zu dir. Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir.